HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Musik ist überall auf der ganzen Welt vorhanden. Ganz unterschiedliche Musik. Aber gibt es einen gemeinsamen Nenner zwischen allen Musikkulturen? Zum Beispiel musikalische Elemente, die in allen Kulturen gleich vorkommen. Kann der alte Traum der Menschheit Wirklichkeit werden, dass Musik mehr vermag als die Sprache, nämlich alle Menschen zu vereinen? Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens, Folge 8. Kann Musik Grenzen überschreiten? Musik als Weltsprache von Michael Rüsenberg. 1980 bereist der Berliner Schriftsteller Peter Schneider auf Einladung des Goethe-Institutes Südamerika. In seinem Buch »Die Botschaft des Pferdekopfes« schildert er unter anderem Eindrücke von einer Reise an den Amazonas. 5000 Flugkilometer von Rio de Janeiro entfernt, nahm ich an einem Sonntag den Bus von Manaus in den Urwald. Endstation. Weit stärker als das Rauschen des Wasserfalls war die Musik, die aus einer Holzhütte weiter oben drang. Es war ein Rundbau mit offenem Dach, wie wir ihn aus unseren Breiten von besetztem Gelände in Brockdorf oder Wiel kennen. Aber diese Musik rührte nicht von den Urwaldtrommeln her, wie ich sie im Museum gesehen hatte, nicht von den Bambusflöten, wie sie auf den Covern der Folkloreplatten abgebildet sind, nicht von der Charanga, die ich in Buenos Aires und in Rio gehört hatte. Die Musik kam aus wattstarken Boxen, wahrscheinlich japanischen Ursprungs. Alles Lieder, die ich samt der Reihenfolge aus der Hitliste des Berliner AFN kannte. Thomas Fritz vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig hat ähnliche Beobachtungen in Afrika gemacht. Auch in Afrika ist es zum Beispiel jetzt noch nicht mal unbedingt jetzt Radios oder so der Faktor, der das dorthin transportiert, sondern oft ist es auch tatsächlich Christianisierung, ja, Missionierung. Erst wenn man mal in so einem Gebiet ist, dann stellt man fest, wie viel davon heute eigentlich Realität ist. Ja, also das ist jetzt keine Märchengeschichte von vor 50 oder 100 Jahren, sondern das ist total harte Realität. Kann Musik Grenzen überschreiten? Das Vordringen westlicher Musik in alle Welt ist offenbar so weit fortgeschritten, dass diese Frage als überflüssig erscheinen mag. Der amerikanische Musikpsychologe David Huron stößt 30 Jahre nach Peter Schneider gleichfalls in einer abgelegenen Amazonasregion auf ein ähnliches Phänomen. Er trifft Jäger, die sich aus dem Transistorradio mit Christina Aguilera beschallen lassen. In einem vielbeachteten Aufsatz für das Magazin Nature bringt Huron die Konsequenzen dieser Entwicklung zum Ausdruck. Wir haben vielleicht nur noch etwa 10 Jahre Zeit, bevor jeder Mensch auf dieser Welt mit westlicher Musik und ihren Ablegern aufgewachsen ist. Hören Sie sich doch mal die Popmusik der Welt an. Egal, ob sie aus Kamerun, von den Cookinseln oder von sonst woher kommt. Sie klingt wie westliche Popmusik. Die Sprache mag anders sein, die Instrumentierung mag abweichen, ein bisschen auch die Harmonien, aber es klingt alles doch sehr, sehr verwestlicht. Musik kann Grenzen überschreiten. Sie wird auch weit entfernt von ihrem Ursprungsort verstanden. Nicht nur Popmusik, sondern auch andere Formen westlicher Musik, auch die sogenannte klassische Musik. Denken wir nur an die erfolgreichen Tourneen europäischer und amerikanischer Sinfonieorchester durch Südkorea und Japan. Denken wir insbesondere auch an den großen Strom von Musikstudenten aus Ostasien, die an deutschen Hochschulen die abendländische Musik studieren. Und vergessen wir nicht die, die es als ausübende Künstler zu Kultstatus gebracht haben. Zum Beispiel der chinesische Pianist Lang Lang. Dieser Welterfolg der klassischen Musik hätte einen ihrer Schöpfer vermutlich gar nicht so sehr überrascht. Joseph Haydn zeigte sich schon 1790 überzeugt. Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt. Wobei Haydn selbstverständlich nicht an seine Muttersprache dachte, sondern an seine Musik. Thank you. Wie ist diese große Durchsetzungskraft westlicher Musikmodelle zu erklären? Sind sie anderen Musikkulturen der Welt überlegen? Natürlich mögen uns bei dieser Frage als erste mögliche Antwort die krass unterschiedlichen Besitzverhältnisse einfallen. Ein Land wie die USA kann schon allein aufgrund seiner Kapitalkraft seine Musik besser exportieren als, sagen wir, Neuguinea. Kapitalismus und Neokolonialismus als mögliche Ursachen fallen auch David Huron ein. Aber er gibt sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Und selbst wenn er die Frage nicht abschließend beantworten kann, so ist doch sein Verweis auf ein anderes Kulturgut sehr erhellend. Chinese cuisine, Chinese food has made inroads all over the world. Nehmen wir die chinesische Küche. Sie hat sich auf der ganzen Welt durchgesetzt und keineswegs mit Gewalt. China hat zum Beispiel nicht Kanada dominiert, sodass sich aus diesem Grunde China-Restaurants in ganz Kanada befinden. Könnte es nicht an der chinesischen Küche selbst liegen, dass man, egal aus welcher Kultur man kommt, beim ersten Kontakt mit chinesischem Essen zu dem Eindruck gelangt, das schmeckt aber wirklich gut. Die traditionelle chinesische Musik auf der anderen Seite erfreut sich aber keineswegs eines solchen Zuspruchs. Was westliche Musik und die westliche Küche betrifft, müssen wir auch einen großen Unterschied feststellen. Natürlich findet man McDonald's und Co. auch in China, aber bestenfalls in den letzten 50 Jahren. Die traditionelle Küche des Westens mit ihren Fleisch- und Kartoffelgerichten, wie man sie in England, Deutschland und Amerika gegessen hat, sie hat sich nirgendwo auf der Welt durchgesetzt. Westliche Musik aber sehr wohl. But Western music did. So you have to ask, what is it about music? That's different than cuisine in China. Also müssen wir uns wohl fragen, was macht den Erfolg der einen und den Misserfolg der anderen in China aus? Und weiter noch, was macht den Erfolg der westlichen Musik, und zwar sowohl der westlichen klassischen Musik als auch westlichen Popmusik, in vielen Teilen der Welt aus, sodass viele Leute sagen, die gefällt mir. Ein Erfolg, der westlichen Küche versagt blieb? Der Gedanke an eine Hegemonie kann einfach nicht die ganze Geschichte erklären. Dass dabei auch die Kräfte des Kapitalismus und des Neokolonialismus am Werk sind, okay, das möchte ich nicht von der Hand weisen. Aber so einen monolithischen Einfluss können sie gar nicht haben. Sie können nicht jedem eine Verwestlichung diktieren. Westliche Musik, wie auch viele asiatische Küchen, haben also etwas, das sie ansprechend macht. Der große Erfolg westlicher Musikmodelle auf der ganzen Welt und ihre Verstärkung sozusagen als Reimport durch die sogenannte World Music werden sie vielleicht dadurch erleichtert, dass es unter den Musikkulturen der Welt so etwas wie einen gemeinsamen Nenner gibt? Elemente, die man in allen Musikkulturen gleichermaßen findet? Es ist ein alter Traum der Menschheit, dass uns die Musik irgendwie vereinen möge, wo uns doch die Sprachen trennen. Dass wir mittels Musik etwas voneinander verstehen, das sonst nur durch das zeitaufwendige Erlernen fremder Sprachen möglich wäre. Nicht wenige sind ohnehin der Auffassung, dass Musik einen viel direkteren Zugang zu anderen Kulturen ermöglicht als Sprache. Gibt es also so etwas wie musikalische Universalien? Bevor wir uns einer Antwort direkt zuwenden, skizzieren wir noch einmal die Ausgangslage, die Bedingungen, wie sie für alle Kulturen gleich sind. Warum gibt es so viel unterschiedliche Musik in der Welt? Nun, Musik ist nicht ein und dasselbe. Musik ist abhängig von Kultur. Es liegt an uns, sie zu gestalten. Das können wir, aber nicht nach Gutdünken. Musik unterliegt gewissen Grenzen, aber innerhalb derer sind wir frei. Es gibt bestimmte biologische Baumaterialien. Man kann sie als Bausteine betrachten. Mit diesen Steinen können wir Strukturen entwickeln. Viele Kulturen können damit sehr Unterschiedliches herstellen. Wir müssen mit denselben Materialien, aber nicht zwangsläufig zu denselben Ergebnissen kommen. Die Evolution stellt lediglich das Ausgangsmaterial zur Verfügung. Abgesehen davon hat jede Kultur freie Hand. Jede Kultur ist frei, ihre Musik zu gestalten, meint der Musikpsychologe David Huron von der Ohio State University. Aber wie und zu welchem Zweck Musik gemacht wird, das ist unter den Kulturen extrem unterschiedlich. Zwar ist keine Kultur ohne Musik bekannt, aber gleichwohl existieren Kulturen, die überhaupt kein Wort für Musik kennen. François Bernard Masch, 1935 geborener französischer Komponist und Schüler von Olivier Messiaen, Die Idee von Musik als einem zweckfreien ästhetischen Vergnügen deckt nur einen sehr kleinen Teil des musikalischen Verhaltens unter Menschen ab. Diese Idee hat gerade mal vor ein oder zwei Jahrhunderten in Europa Bedeutung gewonnen. Viele Musiktraditionen aber haben überhaupt keine Vorstellung davon, was ein Konzert ist. Es ist ziemlich naiv, unter Musik nur zu verstehen, dass eine junge Dame ein Stück auf dem Piano spielt und ihre Familie zuhört. Viele Kulturen kennen Musik nur im Rahmen von Ritualen. Gibt es Universalien? Musikalische Elemente, seien sie vielleicht tonlicher Art oder expressiver Art, die in allen Kulturen der Welt vorkommen und die uns von daher vielleicht ein Verständnis des anderen ermöglichen? Die Frage ist in der Musikwissenschaft umstritten. Sie wird in letzter Zeit eher negativ beantwortet. Am radikalsten von dem vor wenigen Jahren im Alter von 97 Jahren verstorbenen amerikanischen Musikethnologen George List, geschrieben im Jahr 1971, vor 40 Jahren. Der einzige universelle Aspekt an Musik scheint zu sein, dass die meisten Leute sie machen. Ich könnte seitenweise Beispiele für die Nicht-Universalität von Musik liefern. Und jeder Musikethnologe könnte das ebenso, weil wir sehr wahrscheinlich nie diese Universalien finden werden. Wie ist das möglich? Dass zwar alle Kulturen Musik machen, jeder auf ihre eigene Weise, wodurch ein immens unterschiedliches Panorama sich entfaltet, dass aber kein Element darin enthalten sein soll und sei es auch noch so klein, das sich in allen wiederfindet? Man muss ein bisschen differenzieren, ja. Universalien zu finden, das bedeutet nicht einen kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen den Musikkulturen der Welt zu finden. Das ist ein völliges Missverständnis. Denn wenn man den gemeinsamen Nenner finden wollte bezüglich der Musikkultur, dann bleibt möglicherweise gar nichts übrig. Ja? Außer, dass es sich vielleicht um einen zeitlichen Prozess handelt. Aber trotzdem gibt es meines Erachtens durchaus sowas wie Universalien. Aber diese Universalien müssen meines Erachtens nicht in jeder Kultur entwickelt sein. Ich habe da mal einen kleinen Artikel zugeschrieben, das nenne ich Anchor Model of Musical Culture. Und das besagt, dass es also durchaus so einen, sagen wir mal, universellen Kern gibt, worauf verschiedene Kulturen sich daran andocken können. Also deswegen Anchor, so ein Anker. Aber die können sich an ganz unterschiedlichen Stellen verankern. Und wenn man da also nach einem gemeinsamen Nenner beider Kulturen sucht, dann findet man eben nichts. Thomas Fritz vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Auch der Musikbiologe Björn Merker aus Schweden hält nichts davon, nach gemeinsamen Elementen in den Musikkulturen der Welt zu suchen. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch formale Verbindungen gäbe. Es gibt aber statistische Universalien. Die meisten Völker haben also eine Auswahl von Tönen, mit denen man laboriert. Was wir in der Sprache nicht haben, aber was die Musik als universell hat, ist: In der Musik kann man also falsch singen. Was bedeutet das? Das bedeutet, nicht den richtigen Ton zu finden. Ich weiß keine Kultur, wo man nicht darauf steht, dass falsch singen soll man nicht. Im Tonbereich ist ja ein Kontinuum. Aber in der Musik diskretisiert man dieses Kontinuum und sagen, diese Noten werden wir verwenden, die anderen verwenden wir nicht. Ja, wir können etwas so ein bisschen quetschen hier oder dort, to bend a note, sagt man auf Englisch, das macht man ja. Aber man hat diese diskrete Stationen, vielleicht 4 oder 5 oder 7 wie wir, und dann Halbtöne inzwischen, und die werden verwendet. Wenn man die nicht findet, da singt man nicht richtig, ja. Niemand insistiert, dass wir eine bestimmte Tonhöhe haben im Sprechen. Und auch die Tonsprachen, wo Tonhöhe etwas bedeutet, es ist nicht eine diskrete Tonleiter, sondern es muss hinaufgehen oder hinunter, also es ist relativ. Ja. Nicht fixe Punkte, wo man zum Beispiel eine Gitarre stimmt, das müssen diese Töne sein. So, das würde ich sagen, ist ein Universalie. Ich glaube nicht, dass es sehr interessante, absolute Universalien gibt. Doch gibt es interessante statistische, zum Beispiel in der Rhythmik gibt es viele grundlegende Muster, die immer wieder auftreten, weil rhythmisch klingen sie sehr gut. Tum, ta-tum, tum, tum, ta-tum, tum, tum, ta-tum, tum. Findet man fast überall in der Welt in irgendeiner anderen, einer anderen Form, in arabischer Musik, Indien, in Indien, das gibt es Kinderlieder, die gehen zu dem Rhythmus, ja. Afrika, wir haben es auch, kann man sehr häufig finden. Die Isochronie, also wo man einen Taktus einhält, the beat, the pulse, alle rhythmische Musik hat das als Grundbasis, ja, die Isochronie. Und wir sind sehr gut, da mitzumachen. Wenn man so einen festen Taktus hält, dann machen wir ganz eifrig mit. Und wir können dazu marschieren oder tanzen oder den Kopf nicken. Es greift das leicht, einen konstanten Rhythmus. Anirudh Patel vom Neurosciences Institute in San Diego hat eine sehr schöne Metapher für die Universalität von Musik. Sie führt weg von der Suche nach gemeinsamen Elementen unter den Musikkulturen. Wenn man wie ich annimmt, dass Musik universell verbreitet ist, die Anthropologen sind auch dieser Auffassung, und wenn man davon ausgeht, dass es sich hier nicht um ein angeborenes Merkmal handelt, dann muss man schon eine Erklärung dafür finden, warum Musik universell verbreitet ist. Musik leistet etwas für den Menschen, das weltweit geschätzt wird. Sie spricht die Emotionen an, sie hilft, Rituale zu gestalten, sie hilft bei der Erinnerung. Musik und Erinnerung hängen sehr eng zusammen. Lieder, bevor sie später notiert werden konnten, wurden zunächst gesungen, damit man sie erinnert. Musik leistet für jede Kultur etwas, das überall Nutzen bringt. Ich vergleiche Musik mit Feuer. Feuer und Energie sind in allen menschlichen Kulturen vorhanden, können aber evolutionär nicht durch natürliche Selektion erklärt werden. Ich denke, wir haben diese Technologie erfunden. Sie ist so nützlich, dass sie Teil einer jeden Kultur geworden ist. Kehren wir zu der Ausgangsfrage zurück. Kann Musik Grenzen überschreiten? Sie kann es, wie sich am Beispiel verschiedener Musikgattungen zeigt. Auch wenn diese nicht über gemeinsame Bestandteile verfügen. Es ist möglich und in westlichen Ländern tägliche Praxis, Musik aus einem fremden Kulturkreis zu hören und zu mögen. Musik aus einem Kulturkreis, dessen Sprache man nicht spricht. Ob man freilich diese fremde Musik wirklich versteht, ob sie einem bei den gleichen Tonfolgen dasselbe sagt wie den anderen, denen, die aus dem entsprechenden Kulturkreis stammen, das ist sehr zweifelhaft. Verstehen bedeutet immer etwas als etwas erkennen im Zusammenhang einer Konvention. Konventionen sind jedoch kulturell determiniert. Daher ist Verstehen kulturgebunden. Schreibt 1973 der österreichische Musikethnologe Gerhard Kubik. Und doch kommen neuere Studien zu dem Schluss, dass jenseits eines wirklichen Verstehens Aspekte des emotionalen Ausdrucks von Musik interkulturell erkannt werden können. Eine solche Studie hat zum Beispiel Thomas Fritz vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig 2009 veröffentlicht. Thomas Fritz hat in abgelegenen Bergdörfern in Kamerun Mitglieder eines Stammes gefunden, der Maffa, die die immer seltener werdende Bedingung erfüllen, von der David Huron eingangs sprach. Sie hatten weder westliche Musik noch deren Instrumente gehört. Die Maffa haben in ihrer eigenen Musik sowas wie emotionale Ausdrücke eigentlich gar nicht. Ja, das spielt bei denen gar keine so eine Rolle. Die sind zwar auch unwahrscheinlich emotional, wenn die Musik machen, aber das liegt dann zum Beispiel daran, dass die mit ihren Vorfahren Kontakt aufnehmen. Und das ist natürlich auch eine ganz schön aufregende Sache. Aber da jetzt verschiedene emotionale Ausdrücke zu vermitteln, das ist für die irgendwie ein ganz fremdes Konzept. Also besonders, die sagen schon alle, ja, das ist fröhlich. Aber das ist eben auch fröhlich, weil das ist eigentlich immer eine ganz festliche Angelegenheit, wenn Musik gemacht wird. Musik durchzieht schon die ganze Gesellschaft, aber diese Frage nach emotionalen Ausdrücken ist verwirrend für die, weil es sowas wie ein Ausdruck von Traurigkeit jetzt zum Beispiel oder dieses ängstlich oder sowas in Musik aus deren Sicht gar nicht gibt bei denen. Auch haben die noch nie so eine Art von Musikinstrument wie Klavier gehört. Und trotzdem waren die dann also überzufällig in der Lage, diese Klavierstücke jetzt bestimmten emotionalen Gesichtsausdrücken zuzuordnen. Die Maffa, nicht alle, aber doch eine Mehrheit unter ihnen, waren in der Lage, aus der ihnen fremden Musik die emotionalen Ausdrücke fröhlich, traurig und ängstlich herauszuhören. Ein typisch europäisches Konzept. Die Maffa äußerten ihren Eindruck, indem sie auf Bilder zeigten, auf denen die entsprechenden Gesichtsausdrücke in Lebensgröße aufgedruckt waren. Für manche zunächst eine ungewöhnliche Abstraktionsleistung. Ich sag's mal so, zwei der Leute, mit denen ich zusammenarbeiten wollte, haben auf diesen Blättern, die ich ausgedruckt hatte, nur schwarz-weiße Muster erkannt und überhaupt gar keine Gesichter. Und einige der Leute, wenn nicht alle, haben überhaupt das erste Mal so eine Art von zweidimensionaler Repräsentation von irgendwas Dreidimensionalen gesehen. Und einige waren total überrascht und haben dann hinter das Blatt geguckt und sowas. Aber das Erstaunliche war dann eben, dass die diese Zuordnung richtig machen konnten. Also zwei der Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die konnten das gar nicht kategorisieren. Und dann gab es aber wieder welche, die waren bei 80%. Und dazwischen hat sich eben das ganze Spektrum aufgetan. Also da gibt es ganz, ganz deutliche interindividuelle Unterschiede. Warum, so fragt Thomas Fritz in einem Aufsatz zu seiner Untersuchung, warum kennt die Musik der Maffa nicht auch emotionale Ausdrücke, zum Beispiel für Trauer oder Angst, wenn doch Mitglieder dieses Stammes gerade diese Qualitäten in westlicher Musik erkennen? Als Antwort bietet sich an, so Thomas Fritz, dass das Erkennen des emotionalen Ausdrucks von Musik keine ausschließlich musikalische Fähigkeit ist, sondern eine Fähigkeit, die sich als Anpassung an eine andere Herausforderung entwickelt hat und dann für den Bereich der Musik übernommen wurde. In diesem Zusammenhang stellt Thomas Fritz sein Ankermodell musikalischer Kulturen vor. Es geht davon aus, dass alle Musikkulturen sowohl über musikalische Universalien als auch über kulturelle Eigenheiten verfügen. Je mehr zwei Kulturen an kulturellem Einfluss teilen, desto mehr überschneiden sich auch ihre kulturellen Formen. Trotz des weltweit verbreiteten Verständnisses eines teilweise gemeinsamen Codes, worin alle Musikkulturen ankern, verfügt keine Musikkultur allein über das ganze Arsenal universeller musikalischer Muster. Das Modell zeigt darüber hinaus, dass das Repertoire zweier Musikkulturen zwar in einem Vorrat musikalischer Universalien verankert sein kann, sich aber gleichwohl keine Überschneidungen zeigen. Der Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut in Leipzig, Thomas Fritz, kommt abschließend zu einer Erklärung im Lichte der Evolution. Die Ergebnisse zeigen, dass Musik als Mittel des emotionalen, kommunikativen Ausdruckes, obwohl wahrscheinlich universell, kulturell entdeckt werden musste und vermutlich aus einem allgemeineren kommunikativen Ausdruck abgeleitet worden ist. Emotionaler Ausdruck ist eindeutig keine Voraussetzung für Musik. Dass der emotionale Ausdruck ein derart wichtiger Bestandteil der westlichen Musikkultur geworden ist, erklärt Thomas Fritz durch deren langen Integrationsprozess. Er sei dadurch zu einem gemeinsamen Nenner vieler musikalischer Teilkulturen geworden. Und das wiederum erleichtere wahrscheinlich die Überlieferung musikalischer Elemente, die universell verstanden werden. Wie gesagt, Thomas Fritz formuliert damit eine Hypothese, eine Vermutung, wie es sein könnte. Er will mit seinem Ankermodell zur weiteren Diskussion anregen. Musik als Weltsprache, das bleibt weiterhin ein Mythos. Aber ganz in den Wind schlagen kann man diese Idee eben auch nicht. Kann Musik Grenzen überschreiten? Musik als Weltsprache. Das war die 8. Folge des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autor der Sendung war Michael Rüsenberg. Das Funkkolleg Musik erreichen Sie über das Internet funkkolleg.de. Bei funkkolleg.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkkollegmusik.de.